Tag. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi? Am Beginn nur eine kurze Meldung. Ich habe eine neue Arbeit fertiggestellt und im Web veröffentlicht. Sie heißt »Wo ist Zigeunerland?« und behandelt Geschichte und Kultur der Roma. Es gibt auch viel zu hören und zu sehen, nicht nur zu lesen. Der Link findet sich auf der Podcast-Homepage. Ich würde mich freuen, wenn Sie hineinschauen. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi? Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Ausgabe hören Sie Folge 3 des Romans »Küss die Hand, gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen«. Manchmal erzähle ich Ihnen auch, lieber Gott, dass ich die Bibi aus Dänemark bin. Weißt eh, die aus dem Buch. Und das ist nämlich so. Die Tatjana, die hat dunkle Haare und braune Augen. Und die Bibi, die ist blond und hat blaue Augen. Aber sonst schauen wir uns ganz ähnlich. Und da haben wir eine Injektion, mit der wir die Augenfarbe verändern können. Und die Haare, die färben wir uns auch. Und dann schauen wir so gleich aus, dass uns keiner unterscheiden kann. Dann braucht immer nur eine im Waisenhaus sein und die andere kann geheime Missionen machen. Und jetzt schauen Sie mich immer genau an, wer ich bin, und dann fragen Sie mich, wer bist denn halt? Und ich sage Ihnen, ob ich die Tatjana oder die Bibi bin. Weihnachten ist bald. Am Nachmittag kommt der Herr Schulrat, ein dürres altes Mandel mit einer Geige. O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Noch einmal und nicht so schleppen. O du Fröhliche, o du Selige. Die große Weihnachtsfeier ist schon vor Weihnachten. Denn die meisten werden ja doch abgeholt, irgendwohin. Die meisten haben ja doch wen. Die müssen nicht Weihnachten ohne die Eltern feiern. Weihnachten feiern ohne die Eltern, das ist nicht richtig. Erst wenn man groß ist einmal, ja, jeder muss einmal seine Eltern verlieren, aber nicht, wenn man 9 Jahre alt ist oder auch fast 10. Das ist nicht richtig. Die Fräuleins putzen den riesigen Christbaum auf. Und dann gibt's Geschenke auf den langen Tischen. Für jedes Kind gibt es etwas. Vielleicht ein Kisterl, ein kleines, fürs Nähzeug oder sowas. Aber der Schulmalkasten, der ist wunderbar. Einen Malkasten hat sonst keine. Den hat sicher das Fräulein Grete ausgesucht. Die ist schon die Liebste. Die geht ja auch manchmal am Abend zu jedem Bett und gibt den Kindern ein Gute-Nacht-Bussi. Lieber Gott, sollen wir uns mit der Hilda-Tant und der Wiki-Tant versöhnen? Die Rose-Tant hat gesagt, sie wollen uns gern sehen, weil Weihnachten ist. Aber ich weiß nicht. Die Mama war doch böse auf sie. Wie die Mama gestorben ist, da waren sie noch bei ihr. Und sie haben uns gesagt, sie hat sich mit ihnen versöhnt, sie war wieder gut mit ihnen, wie sie gestorben ist. Aber vielleicht haben sie das nur so gesagt. Die hätten uns ja auch genommen, wenn wir gewollt hätten. Im Testament ist gestanden, die Mizitant soll unser Vormund sein. Die haben wir nur selten gesehen, weil das bessere Leute sind. Er ist ein Staatsbeamter. Einmal haben wir bei denen gefüllte Kalbsbrust gegessen. Aber er hat uns nicht wollen, er hat gesagt, er kann die Verantwortung nicht übernehmen. Und sie ist ja nur eine Cousine vom Vater. Und dann haben sie halt geredet, wer es werden soll. Der Otto-Onkel, der ist der Jüngste, haben sie gesagt, und die Minitant, die hat eh 3 Kinder, die kann nicht. Und der Robert-Onkel ist ja in der Tschechei. Da ist es eben die Rosetant geworden. Eigentlich ist der Peppi-Onkel der Vormund, aber der hat bei der eh nichts zu reden. Aber die haben auch nur Zimmerkuchel, obwohl sie Fleischhacker sind. Die haben uns nicht nach Haus nehmen können. Und da haben sie uns ins Waisenhaus gegeben. Eine Woche haben sie uns schon Zeit gelassen, dass wir nicht gleich ins Waisenhaus müssen. Da haben wir beim Otto-Onkel in der Wohnung geschlafen. Bei ihnen in den Ehebetten, weil die nur Einzelraum mit Kochnische haben. In der Nacht hat der Otto-Onkel immer ganz leise zur Anna-Tant gesagt, geh los mi, aber das habe ich nicht selber gehört, das hat mir die Ossi gesagt, die hat's gehört. Und übers Wochenend sind wir mit der Rosetant und dem Peppi-Onkel rausgefahren nach Stammersdorf, wo sie ein Wochenendhäusel haben, und drunter den Weinkeller. Mit dem Pferdewagerl sind wir rausgefahren, weil der Peppi-Onkel, der kauft sich immer die alten Traber von der Kreau. Da fährt er immer hinaus zum Pferderennen, das ist sein Laster. Und das Saufen. Und ich hab dürfen beim Peppi-Onkel auf dem Kutschbock sitzen. Aber dann habe ich immer Angst gehabt, wenn das Pferd was gemacht hat, dass ich das draufkrieg. Aber schön war's schon. Und einen neuen Gummiball haben wir gekriegt. Und dann haben wir in Stammersdorf auf der Straße Ball gespielt. Wie wenn alles gar nicht wirklich gewesen wäre. Aber dann haben sie uns doch ins Waisenhaus gegeben. Die Wicketant und die Hildertant, die hätten uns schon genommen. Aber das ist ja nicht gegangen. Es war halt wegen der Mama, dass wir ihr das schuldig sind. Und jetzt weiß ich nicht, sollen wir doch wieder gut sein mit ihnen? Samstag ist Badetag. Alle Mädchen in den Duschraum. Man muss alles ausziehen und dann mit den anderen unter die Brause gehen. Immer zwei unter eine Brause und sich waschen. Die Fräulein waschen die Kleinen. Die Großen müssen einen Badeanzug anziehen, weil da schon was zu sehen ist. Aber sauber werden die doch da nicht. Unten kriegen sie Haare und oben einen Busen. Aber das darf nicht zu sehen sein. Komisch, wo doch alle einmal so aussehen werden. Und wenn schon, warum können sie nicht halt extra baden? Weil eine bei der anderen nichts sehen darf? Wenn Badetag ist, dann muss man sich auch unten waschen, sonst nicht. In der Früh sowieso nur schnell, schnell Gesicht und Hals und vorm Essen die Hände. Am Abend ist gründlich waschen, aber nur bis zur Mitte, bis zum Bauch, dann nichts mehr. Nach einer Woche stinkt es dann schon da unten. Man weiß nicht, ob es irgendwer merkt, weil niemand drüber redet. Man redet nicht drüber, nein. Und dann abtrocknen. Es gibt nicht für jeder ein Badetuch, nur ein paar. Eine nach der anderen nimmt dasselbe, bis es patschnass ist. Nur wer als erstes dran ist, kriegt ein trockenes Tuch. Und schnell muss es gehen. Wenn es nicht schnell geht mit dem Abtrocknen, helfen die Fräuleins nach. Und nach dem Waschen kommt das Nägelschneiden. Man muss immer auf saubere Nägel schauen, weil in der Früh kontrollieren sie das, bevor man in die Schule geht. Einmal im Monat ist Kopfwäsche. Und dann um den großen Ofen herumsitzen zum Haare trocknen. Wäsche gibt es auch nach dem Baden, Unterwäsche und ein Taschentuch für die ganze Woche. Schnupfen ist Pech und das Kleid immer für den ganzen Monat. Aber da sieht man eh keinen Dreck drauf bei der Farbe. Das weiß man gar nicht, was das für eine Farbe ist. Mausefarbe. Lieber Gott, ich weiß nicht, was das ist, eine Sünde. Ist das da unten sündig oder nur Pfui? Ist es auch eine Sünde, wenn man es nicht weiß, dass es Sünde ist? Und bist du mir böse, dass ich mir das Nasenbohren immer noch nicht abgewöhnt habe? Ich weiß, ich soll es nicht tun, aber wenn da gerade was ist, dann denke ich nicht dran, und es fällt mir immer erst nachher ein und ich geniere mich wieder. Ist es dann wieder gut, wenn man sich schämt? Einmal habe ich mich so geschämt, wie die Mama mit mir zum Kreisler gegangen ist und die schönen Bohnen da waren, die bunten mit den Flecken, die, all die großen braunen Säcke mit den Bohnen und den Linsen und den trockenen Erbsen. Ich war ja nicht gierig, lieber Gott, nur ein paar wollte ich haben zum Spielen. Und dann hat die Mama gesagt, es ist Diebstahl. Was hast denn da in der Hand? Was hast denn da? Und ich habe die Hand aufgemacht und da habe ich mich eh schon geschämt. So geschämt habe ich mich gleich, wie ich die Hand aufgemacht habe. Aber ich habe müssen zurückgehen und mich entschuldigen beim Kreisler. Heiß war mir da. Und Rehbisseln habe ich auch einmal geflattert, lieber Gott. Und jemand hat mich bei der Mama verzunden. Da habe ich die Schüssel voll Rehbisseln pflücken müssen, unsere Rehbisseln, gell, von unserem Garten, und mich entschuldigen gehen. Und es war noch dazu der Herr Obmann vom Kleingartenverein. Und zur Ossi habe ich dann gesagt, so arg ist das aber auch nicht. Der Adam und die Eva, die haben ja auch den Apfel gestohlen von dem Baum. Und die sind in der Bibel. Aber geschämt habe ich mich, wie ich die Rehbisseln hab bringen müssen. Jetzt klopft mir das Herz, lieber Gott, weil ich wieder daran denk. Ich denk viel an solche Sachen, lieber Gott. Und wenn ich in der Nacht so mit dir rede, dann möchte ich gern wissen, ob du mir verzeihst. Gell, du verzeihst mir. Und dann mit den schlimmen Wörtern, da kenne ich mich auch nicht so aus. Ist es schlimm, wenn man Arsch sagt? Muss man Gesäß sagen? Aber Gesäß habe ich nie gehört früher. Nur erst, wie wir in Bad Ischl auf Erholung waren von der Lungenfürsorge und die Krankenschwester hat das Mädchen gewaschen, das nicht hat gehen können. Auf dem Tisch ist sie da so gekauert auf allen Vieren und die Schwester hat sie gewaschen. Da haben wir alle so hingestarrt. »So starrt ihr doch nicht so ins Gesäß«, hat sie da gesagt, die Schwester. Da haben die Kinder das erzählt von dem Mann, der da ins Bad kommt und es gibt nur zwei Waschlappen für alle. Aber es ist ja eh ein Buchstabe auf jedem Waschlappen, ein A und ein G. Und da denkt er sich, A ist Arsch und G ist Gesicht. Aber wie er sich gewaschen hat, da sagen sie ihm, die Waschlappen sind für Gesäß und Angesicht. Aber die Wörter habe ich vorher nicht gekannt. Jetzt muss ich an den Becher denken, den mir die Mama mitgegeben hat. Für die Trinkkur zum Sohle trinken. Aus Zinn war der. Und der Papa hat selber seinen Namen eingraviert gehabt. Jakob Sokop. Wenn ich den verloren hätte, da hätte ich's gekriegt. Und jetzt muss ich an den Papa denken und an die Mama. Und jetzt bin ich wieder traurig, lieber Gott. Manchmal glaube ich, die Mama hat die Ossi lieber gehabt als mich. Mit der Ossi hat sie immer geredet über alles. Ich war immer die kleine Depperte. Die Ossi hat schon mit 10 Jahren die Geschichte gehabt und da haben sie immer so heimlich getuschelt. Die Ossi hat's mir eh gesagt. Die Ossi hat mir immer alles gesagt, auch wo die kleinen Kinder herkommen. Da war sie ganz aufgeregt und hat gesagt, »Du, das müssen ja unsere Eltern auch gemacht haben, sonst wären wir ja nicht da.« »Aber wenn unsere Eltern das gemacht haben, dann ist das schon gut so, gell?« Aber die Mama hat nie mit mir über irgendwelche Probleme geredet. Einmal sind wir vom Schrebergarten nach Hause gegangen bei der Nacht, wie es schon finster war. Da haben wir über die große Wiese gehen müssen und die Mama hat Sternschnuppen fallen gesehen und hat sie uns gezeigt. Und die Ossi hat sie gesehen, aber ich nicht. Und ich habe nur herumgeschrien, »Wo, wo, wo?« »Bist doch ein Trottel«, hat die Mama gesagt. Die Ossi kann so gut reden, aber ich habe mit der Mama nie reden können, nur mit der Ossi. Aber gell, wir haben die Mama nicht ins Grab gebracht, oder? Weil, wenn sie gesagt hat, dass wir schlimm sind, hat sie immer gesagt, ihr werdet schon sehen, ich werd bald im Gröber liegen und dann wird's warnen um mich. Das hat sie nur so gesagt, gell, weil so schlimm waren wir nicht. Aber immer habe ich Angst gehabt, dass sie stirbt. Und dann ist sie wirklich gestorben. Jetzt muss ich an die Geschichte denken, die ich mir ausgedacht habe einmal, vom Kurt und von der Lotte, wie die das Gewehr gefunden haben. Und dann haben sie ganz unabsichtlich ihre Mutter erschossen. Das war so ein Unglück. Wenn einem sowas passiert, kann man nie mehr glücklich sein, nie mehr im ganzen Leben. Weil das ist das Schlimmste, seine eigene Mutter erschießen, sogar wenn es unabsichtlich ist. Und sie kommt nie mehr wieder. Es ist geschehen und es ist geschehen und es ist geschehen. Und man kann nichts machen, dass es nicht geschehen ist. Das ist eine schreckliche Qual, das schlechte Gewissen. Manchmal habe ich so eine Angst, lieber Gott. Kann ich auch einmal glücklich werden? Oh nein, nein. Einfach die Augen zumachen und weiterschlafen. Und noch einmal aufwachen und dann ist es nicht so. Dann ist es nicht passiert. Sowas darf nicht passieren. Einfach die Augen zumachen. Es hilft nicht. Das Bett ist nass. Das ist jetzt die Schande. Das Bett ist nass und das ist jetzt die Schande. Und dann vor allen stehen und hergestellt werden als die Bettnässerin, dass es alle wissen, und dann die Ohrfeigen und sich so klein fühlen und niemand da, zu dem man laufen kann, kein Schoß da, in den man den Kopf legen kann, nur das kalte Wasser vom Waschbecken und allein die kalten Hände in dem kalten Wasser, allein mit dem kalten, nassen, verbrunzten Leintuch. Also jetzt eine von denen, die ins Bett machen, die ausgelacht werden, die angeschrien werden, die sich schämen sollen, aus denen nichts werden kann, die kein Vorbild sind für die anderen. So eine. 9 Jahre und immer noch wie ein kleines Kind ins Bett. Da beherrscht man sich doch, das weiß man doch. Da geht man halt rechtzeitig. Da wacht man halt auf. So ein Schweindel. Lieber Gott, wir haben uns halt jetzt mit den Tanten versöhnt. Die Mama wird nicht bös sein auf uns, gell? Weil ewig können wir doch nicht bös sein mit ihnen. Und sie wollten uns ja auch so gern sehen. Und dass sie der Ossi beim Schulstageln geholfen haben, das war ja nur, weil sie so gutmütig sind. Und nicht, weil sie uns verderben wollten. Und jetzt geht die Ossi eh in Französisch, Freigegenstand. Da geht sie allein in die Schule am Nachmittag. Und die Tanten passen sie da immer ab und geben ihr was. Zwetschgenknödel bringen sie ihr. Oder einen halben Meter Apfelstrudel. Aber die Ossi muss das unterwegs geschwind aufessen, weil mitnehmen darf sie nichts. Nur was sie halt so in den Sack stecken kann, das bringt sie mir mit, die Ossi. Und das esse ich dann heimlich. Und am Sonntag, da gehen wir jetzt immer zu ihnen, zu den Tanten. Nur vorher gehen wir zu den Bürstinger essen, weil die haben mehr. Außer die Tanten kochen uns was Besonderes, dann gehen wir gleich zu ihnen. Lieber Gott, das verstehe ich nicht. Die Tanten sind Kommunisten und die wollen den Hitler nicht. Aber der Hitler, der ist doch auch für die Arbeiter und für die armen Leute. Und im Reich, da lässt er die Autobahnen bauen, damit es keine Arbeitslosen mehr gibt. Das ist doch das Schlimmste, arbeitslos sein. Im Reich, da kriegen jetzt alle eine Arbeit. Und das heißt doch auch Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Das kann doch nicht gegen die Arbeiter sein. Aber die Tanten sagen, der Hitler ist gegen die Arbeiter und nur für die Reichen. Und dass der Hitler den Krieg will. Die Mama hat auch gesagt, dass der Hitler den Krieg will. Damals, wie der Hitler im Reich die Wahlen gewonnen hat. Und der Krieg ist doch schuld, dass wir keinen Vatern haben. Eigentlich kann ich mich gar nicht erinnern an den Vatern. Nur 2 lange Hosenhaxen, sonst nichts. Aber die Tuberkulose, die hat der Vater vom Krieg gehabt, weil sie ihm in die Lunge geschossen haben. Und ich will nicht, dass es wieder einen Krieg gibt. Damals habe ich mir vorgenommen, dass ich alle Kinder zusammenrufe und ich gehe mit ihnen und wir machen einen Kinderkreuzzug. Und wir gehen alle zu diesem Hitler hin und sagen ihm, es soll kein Krieg sein. Aber ich habe halt gar keine Kinder gekannt, nur die Jannik Gretel. Und nur wir zwei, das wäre vielleicht nicht genug gewesen. Aber der Hitler macht gar keinen Krieg. Sonst hätten ihn doch die Arbeiter gar nicht gewählt. Da hat sich die Mama wahrscheinlich getäuscht. Nur die Deutschen, die sollen alle heim ins Reich kommen, damit es der ganzen Nation besser geht. Und wir sind ja Deutsche, weil wir reden ja so. Und das heißt national. Überhaupt ist es besser, wenn alle gemeinsam sind und nur einen Führer haben. Im 34er Jahr, da haben Soldaten auf Arbeiter geschossen, weil sie nicht einig waren. Da war ich in der 1. Klasse. Im Jaurès-Hof haben sie geschossen und im Karl-Marx-Hof. Das war schrecklich, weil das waren alles unsere Bekannten. Die Regierung, die hat die Gewerkschaften verboten und die Arbeiterparteien, damit die Arbeiter kuschen müssen und nicht streiken können für mehr Lohn und für ein besseres Leben. Weil die Regierung, die ist nur für die Unternehmer und für die Reichen. Das sind Hahnenschwanzler, sagen die Tanten. Das ist wegen der Federn, weil die von der Heimwehr haben so Federn am Hut. Und die Heimwehr, die kämpft für die Unternehmer und für die Arbeiter kämpft der Schutzbund. Und das ist der Klassenkampf. Aber jetzt ist der Schutzbund verboten. Und der Otto-Onkel hat sich verstecken müssen, weil er ein Schutzbündler war. Und jetzt ist er illegal. Den Weißel, den haben sie aufgehängt. Der war auch ein Schutzbündler. Da waren alle ganz fertig. Die ganze Gegend. Alle haben mitgelitten, weil der war ja ein Unsriger. Und der Münichreiter auch. Den haben sie auch aufgehängt, obwohl er schwer verletzt war. Dem haben sie das halbe Kinn weggeschossen, hat die Mama gesagt. Einen Schwerverletzten darf man nicht aufhängen. Und nach dem Februar war das Attentat auf den Dollfuß. Das war der Herr Bundeskanzler. Der ist dann gestorben. und da haben wir in der Schule das Dollfußlied lernen müssen. Ihr Jungen schließt die Reihen gut, ein Toter führt uns an. Er gab für Österreich sein Blut, ein wahrer deutscher Mann. Die Mörderkugel, die ihn traf, die riss das Volk aus Zank und Schlaf. Wir Jungen stehen bereit, mit Dollfuß in die neue Zeit. Aber ich hab nicht mitgesungen und die Bundeshymne auch nicht. Ich hab nur den Mund auf und zugemacht. Die den Dollfuß umgebracht haben, das waren ja auch gar nicht die Arbeiter. Das waren Nazi-Attentäter. Die Mama hat die Nazi nicht mögen, aber den Dollfuß auch nicht. Und welche haben gesagt, um den ist nicht schad. Der neue Herr Bundeskanzler heißt Schuschnigg. Die Tanten sagen, da sieht man's, es kommt nichts Besseres nach. Und die Frau Lehrerin hat müssen in die vaterländische Front eintreten und das Abzeichen tragen. Da hat sie ein böses Gesicht gemacht. Aber alle Lehrer müssen jetzt in der vaterländischen Front sein, sonst verlieren sie den Posten. Und die Mama hat nicht mehr die Unzufriedene lesen können, weil die hat's nicht mehr gegeben. Und den Bobby-Bär-Club hat's auch nicht mehr gegeben, weil das war sozialistisch und alles Sozialistische ist jetzt verboten. Und die Leute, die immer den Beitrag kassiert haben von der Mama für die Partei, die sind nur mehr heimlich gekommen, weil das war jetzt illegal. Aber die Mama hat weitergezahlt, weil das war sie dem Vater schuldig. Und die Maiaufmärsche hat's dann auch nicht mehr gegeben. Das war immer schön, mit den roten Fahnen und der Musik, und alle haben gesungen, Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Die Arbeiter, die sind alle Brüder zueinander, die halten zusammen, das nennt man Solidarität. Nur gibt es halt Sozialisten und Kommunisten, das ist ein Unterschied. Früher waren wir alle Sozialisten. Der Vater, der war Sozialist und die Mama auch. Aber bei der Wahl, da hat sie dem Vater den Stimmzettel zeigen müssen, weil er sie im Verdacht gehabt hat, dass sie schwarz wählt, weil sie ja katholisch war und die Katholischen wählen schwarz. Und die Tanten und der Otto-Onkel, die waren alle Sozialisten. Aber dann, nach dem Februar, sind sie alle zu den Kommunisten gegangen, weil die Sozis haben die Arbeiter verraten. Weil die Führer sind mit der Parteikasse nach Prag abgepascht und haben die Arbeiter allein kämpfen lassen. Die Mama hat die Kommunisten nicht mögen. Einmal sind wir mit ihr gegangen und da haben wir auf der Mauer Hammer und Sichel gesehen, mit roter Farbe hingeschmiert. Und da haben wir die Mama gefragt, wer das gemacht hat. Da hat sie gesagt, die Kommunisten. Ja, und wer sind denn die, hat die Ossi gefragt. Na was, die sind ja gar leiwand, hat die Mama gesagt. Die wollen alles haben und nichts mehr arbeiten. Aber die Tanten sagen, der Vater, der wäre jetzt sicher auch Kommunist. Aber wenn Österreich heim ins Reich kommt und alle dem Führer folgen, dann muss es keine Sozialisten und Kommunisten mehr geben. Dann müssen die Unternehmer auch mitmachen bei der Solidarität, weil dann alle ein Volk sind und dann kann es keinen Klassenkampf mehr geben.